Ich ließ die Sache fallen und ging weg. Das ist alles. Sehr dumm, nicht wahr? Mit Samjotow sprach ich kein Wort. Nun sieh, ich dachte anfangs, ich hätte die Sache verschlimmert. Aber wie ich die Treppe hinunterstieg, kam mir eine Idee, wie eine Erleuchtung. Warum beunruhigen wir uns eigentlich? Wenn dir eine Gefahr drohen würde oder etwas Ähnliches, dann wäre es verständlich. So aber, was geht es dich an? Du hast mit der ganzen Sache nichts zu tun, also vergiss es. Wir werden später noch über sie lachen. Wie sie sich nachher schämen werden, pfeif drauf. Wir können sie auch nachher verprügeln. Jetzt aber wollen wir über sie lachen. Du hast recht. Selbstverständlich, antwortete Raskolnikow. Aber was wirst du morgen sagen? Dachte er sofort. Sonderbar. Bis jetzt war ihm noch nie der Gedanke gekommen, was wird Rasumichin denken, wenn er es erfährt. Und bei diesem Gedanken blickte Raskolnikow ihn gespannt an. An dem Bericht Rasumichins über seinen Besuch bei Porfiri hatte er jetzt weniger Interesse. So vieles hatte an Bedeutung verloren und vieles an Bedeutung gewonnen. Im Korridor stießen sie mit Luschin zusammen. Er war punkt 8 Uhr erschienen und suchte das Zimmer, sodass alle drei zugleich eintraten, ohne aber einander anzublicken und ohne zu grüßen. Die jungen Leute gingen sofort ins Zimmer hinein. Pjotr Petrowitsch blieb aus Anstand noch eine Weile im Vorzimmer und legte den Mantel ab. Pulcheria Alexandrowna ging ihm sofort entgegen, um ihn an der Schwelle zu empfangen. Dunja begrüßte den Bruder. Pjotr Petrowitsch verneigte sich beim Eintreten ziemlich liebenswürdig vor den Damen, wenn auch mit betonter Würde. Er sah aus, als wäre er ein wenig verwirrt und als hätte er die Fassung noch nicht wiedergefunden. Pulcheria Alexandrowna, die auch ein wenig betreten war, beeilte sich sofort, alle um einen runden Tisch, auf dem der Samowar summte, zu platzieren. Dunja und Luschin setzten sich einander gegenüber, Rasumichin und Raskolnikow vis-à-vis von Pulcheria Alexandrowna. Rasumichin näher zu Luschin, Raskolnikow neben der Schwester. Es herrschte Schweigen. Pjotr Petrowitsch zog langsam ein Batisttaschentuch hervor, das nach Parfüm duftete, und schneuzte sich mit der Miene eines tugendhaften, in seiner Würde gekränkten Menschen, der fest entschlossen ist, Erklärungen zu verlangen. Noch im Vorzimmer war ihm der Gedanke gekommen, den Mantel erst gar nicht abzulegen und fortzugehen und dadurch die Damen streng und nachdrücklich zu bestrafen, um sie mit einem Schlag alles fühlen zu lassen. Aber er konnte sich nicht dazu entschließen. Außerdem verabscheute er Unklarheiten. Hier galt es festzustellen, aus welchem Grund sein Befehl so offensichtlich nicht befolgt wurde. Es musste irgendetwas Besonderes sein, und so war es besser, abzuwarten. Zu strafen blieb ihm ja immer noch Zeit genug. Es lag ja in seinen Händen.